Das ist ich meine, das ist von mir dieser Moment immer so akut, wie so vor 2 Jahren oder was, also ganz heavy, ne? So voll drin gesteckt, volle Kanne, ne? Wollte einfach rausgehen mit den anderen. Papa oder Mama, was machen die, ne? Also bei mir ist schon, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, das war wirklich so viel. Im Dezember 89, und es wurde Weihnachtsjahr. Richtig. War alles Jahr oder in Köln? Zerbrügel gewohnt. Zerbrügel? Ja. Ich bin immer hingezogen. Also solange es jetzt finanziell noch geht, kann mal passieren, schon ein wahnsinniges Problem mit Kongo-Kasse. Ich bin halt arbeitsunfähig. Wobei ich nach dem Prozess letztendlich will, also ach, das, da war alles, da war erst drin. Ich bin Vatergen, dann ist halt drin gekommen, ach, meine Auseinandersetzung nochmal mit mir, um mich selber so zu akzeptieren, wie ich bin, was durch den Job gekommen ist, wo halt dann knallhart irgendwann der Stand so ist. Hast du die Möglichkeit, den Job weiterzumachen oder halt, wenn du weitermachst, halt auch dermaßen körperliche Schäden sind, irgendwie mehr reparabel sind. Genau, wenn man nicht tun. Zum Beispiel hinzu kam, dass ich halt, ja, das war halt alles so Sache. Ich hatte die körperlich anstrengendste Gruppe gehabt. Wieso habe ich das mit mir machen gelassen? Mhm. Ich habe ein Kind gehabt, das hat, das hat eigentlich, konnte ich mir vorstellen, wie MS kommt. Ja. Mhm. Da kommt gar nichts mehr zu sehen. Die haben mich über Sonde ernährt und so weiter und so fort. Ja, warum man nicht das mit mir machen will, das, ne? Und halt auch so Sache, warum man nicht mich mit Fibrier krank schalten will. Mhm. Halt die ganze Auseinandersetzung, und das war schön. Ich meine, ich fand das gut, jetzt kann ich mal beruflich auch sehr viel überlegen. Mhm. Wobei ich halt schon ein bisschen K.O. bin und im Moment nicht so richtig schwer ist, was ich denn machen soll. Mhm. Weil die Sache, die ich machen will, die kann ich alle da finanziell nicht finanzieren. Und für mich ist momentan klar, ich will eine finanzielle Abhängigkeit. Für so eine Unfähigkeit? Die werde ich bezahlt können. Soweit noch nicht so. Ja. Soll nicht tief und alles selber wissen. Stefan, wenn ich es nicht. Meiner Meinung nach sagen wir, dass die Leute total an der Oberfläche bewegt haben. Die hat so das richtige Ziel, aber waren total an der Oberfläche verfolgt. Ne, der von Adams und mich war klar, wir leben an einem Anfang von einem ganz neuen Zeitalter. Und was jetzt passieren wird, ist, dass der menschliche Geist anfängt zu wachsen und die Sachen, dass die Gott.